Bethlehem. Wenn man absieht von allem, was fromme Legende hinzutat, Ochs und Esel, Hirten auf dem Feld, Engel, den Stern, die heiligen drei Könige, Jungfräulichkeit und Theologie, bleibt ein Ereignis, das in der dritten Welt alle Tage vorkommt. Irgendwo zwischen Delhi und Benares, zwischen Bahia und Santiago, zwischen Saigon und Da Nang. Ohne ärztlichen Beistand, unterernährt, nicht sesshaft und kaum, dass auf den Mann Verlass ist, bringt eine Frau ihr Kind zur Welt. Das lebt entweder oder stirbt mit der Mutter noch im Kindbett. Es siecht dahin, verendet am Hunger oder an der Schwindsucht. Von Zeit zu Zeit hat so ein Wurm Glück. Es lernt Krankenhaus und Schule kennen und kriegt satt zu essen. Dann verkünden die Weisen aus dem Morgenland, ein Mensch ist Mensch geworden. Ziemlich sicher, dass er, sollte er Ansprüche geltend machen, bald mit den Mächtigen in Konflikt gerät. Man wird ihn erledigen und weniger Mutige werden ihn als Märtyrer feiern. Die Mörder werden seine Lebensgeschichte ausschmücken und sie so lang mit Wunderzeugs drapieren, bis sie wohnlich geworden ist und weihnachtlich.